gleich Musik aus dem Buch 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, das im Immons Verlag erschien, mit Rainer Wittkamp und Roland Schmid. Radio. Als John Coltrane und Cannonball Adderley Miles Davis Quintett verließen, sein erstes großes Quintett, brauchte er einige Jahre, bis er ein neues mit adäquaten Musikern zusammenstellen konnte. Die erste Aufnahme, die dieses neue Quintett, sein großes zweites Quintett, machte, fand in Berlin statt, in der Philharmonie. Von Anbeginn herrschte eine Harmonie unter den Musikern, als würden sie schon seit Jahren zusammenspielen. Die Ensemblemitglieder umfassten Wayne Shorter am Tenorsaxophon, Herbie Hancock an den Keyboards, Ron Carter Bass und Tony Williams am Schlagzeug. Ron Carter und Tony Williams spielten vorbildlich genau, gleichzeitig betörten sie mit nie gehörten Schlagzeugfiguren und höchst originellen Basslinien. Die Ideen ihrer Kollegen nahmen sie geradezu schlafwanderisch auf. Auch Herbie Hancock am Piano war magisch. Für den Saxophonisten Wayne Shorter war der Auftritt in Berlin einer der ersten mit der Miles Davis Band. Aber seine Stimme war bereits voll da. Mit seiner visionären Pyrotechnik bereicherte er nicht nur das Spiel seiner Mitmusiker, sondern machte es erst perfekt. Miles in Berlin, eine Aufnahme, die zur deutschen Jazzgeschichte gehört, denn sie entstand am 25. September 1964 in der Berliner Philharmonie bei einem Festival, das es heute noch gibt. Damals hieß dieses Festival Berliner Jazztage. Jetzt ist es bekannt unter Jazzfest Berlin. Miles in Berlin, 1964. Thank you. Thank you. Heute bei Radio Marabou, A Love Supreme von John Coltrane aus dem Band 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, von Roland Spiegel und Rainer Wittkamp. A Love Supreme ist eine der berühmtesten Platten des modernen Jazz. Es ist ein Album, von dem auch Musiker wie Carlos Santana schwärmten und John McLaughlin sowieso. Es wurde weit über den Jazz hinaus zu einer Einspielung, die viele Menschen tief bewegt hat. Es ist ein religiöses Werk, A Love Supreme, eine Suite aus vier Teilen, die im Dezember 1964 in einer einzigen Session eingespielt wurden. Dabei sind John Coltrane am Tenorsaxophon, McCoy Tyner am Klavier, Jimmy Garrison am Bass und Elvin Jones am Schlagzeug. Und hier entfalten die vier Musiker eine hymnische Energie, die einen ganz lange weit davontragen kann und letzten Endes jeden zu sich selber führt. A Love Supreme des John Coltrane Quartet. Spiritual Unity vom Albert Ayler Trio, eine der frühen bahnbrechenden Einspielungen des Street Jazz. Der Tontechniker dieser damaligen Aufnahme soll zwischendurch einfach mal geflüchtet sein, weil er diese Musik nicht ertragen hat. Aber diese Musik ist faszinierend. Sie war natürlich für damalige Maßstäbe ganz außergewöhnlich. Wenn das Saxophon Töne spielt, die wie ein Schneidbrenner in die Stille fahren, dann ist das manchmal sehr befremdlich. Aber Albert Ayler, dieser ungewöhnliche Free-Jazz-Saxophonist, spielte eigentlich sehr, sehr schöne, ergreifende Melodien, jedenfalls wiedererkennbare Melodien, aber er sägte sie mit seinem Sound so an, dass sie völlig ungewöhnlich waren. Hier auf dieser Platte schaffte er es mit seinen beiden Begleitern oder Partnern im Trio, Gary Peacock am Kontrabass und Sonny Murray am Schlagzeug, eine Intensität und Sinnlichkeit zu schaffen, die es im Free Jazz vorher so nicht gegeben hatte. Es ist eine Musik, die eigentlich auch eine ganz starke eigene Poesie hat. Eine Musik, vor der man nicht selber auch flüchten sollte, sondern bleiben Sie da, wo Sie sind, lassen Sie das Radio an. Hier Radio Marabu mit einem Tipp aus den 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss. Spiritual Unity von Albert Ayler. Thank you. Crowd mit dem Ramsey Lewis Trio hier auf Radio Marabu. Eine von 111 Jazzalben, die man gehört haben muss. Einem Buch aus dem Emmons Verlag, präsentiert hier auf Radio Marabu. Es kommt nicht oft vor, dass Jazz-Song das Jazz-Ghetto verlassen können und zu Hit werden. Hin und wieder kommt es aber doch vor. Stücke wie Take the A-Train, Chattanooga Choo-Choo, Take Five oder The Girl from Ipanema waren große Jazz-Hits und Hits in den normalen Charts. Einer der größten Chartstürmer war The In Crowd von Ramsey Lewis. The In Crowd wurde live in Washington eingespielt. Es wirkt alles sehr einfach und lässig, was Ramsey Lewis macht, aber er ist ein fabelhaft effektsicher Pianist. Sein gedämpftes Spiel wird durch Glissandi dynamisch aufgelockert, wobei er das vergleichsweise simple Bassmotiv ständig variiert und erweitert, ohne die harmonische Korrektheit zu vernachlässigen. Als Zuhörer zwingt einen das Stück förmlich zum Mitklatschen. Und das bis zum heutigen Tag. for My Father von Horace Silver. Es ist unmöglich, beim Zuhören still zu sitzen. Die Musik fährt direkt in die Beine. Horace Silver hat Melodien geschrieben, die lang im Kopf bleiben. So setzt man musikalische Wegmarken, die auch im Jazz nicht alltäglich sind. Song for My Father ist eine ikonische Einspielung, die sogar Kreise in die Popmusik der 70er Jahre zog. Für Jazzfachleute eine der aufregendsten Aufnahmen des Hardbop, für viele andere einfach eine besonders stimmig und bewegende Musik mit raffinierten und doch griffigen Kompositionen, die die Grenzen zwischen Bob und Funk verwischt. Dabei sprach die Entstehungsgeschichte gegen einen Erfolg, denn während der sich über Monate hinziehenden Aufnahmen löste Horace Silver seine Band auf und gründete eine neue. Das Titelstück beginnt mit einem markanten Groove, der vom Piano und Schlagzeug sowie von einer berühmten Quintenfigur des Basses getragen wird, die 1974 auch als Anfangssignal in den Popsong Ricky Don't Lose That Number von Steely Dan einfloss. Dum, di, di, da, dum, di, di, da, dum, di, di, da, dum, di, di. Wenn Sie das kennen und lieben, dann müssen Sie die Platte von Horace Silver hören. 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, präsentiert von Radio Marabu. Heute mit The Heliocentric Worlds of Sun Ra Volume 1. War er ein Charlatan oder ein ernsthafter Musiker? Das fragten sich viele, wenn sie seine durchgeknallte Bühnenshow mit Kostümen und ähnlichen Mummenschanz sahen. Aber er war auch ein Avantgarde-Player, dessen Werk tief im Blues verwurzelt war. Allerdings war der philosophische Überbau, mit dem er seine Musik ausstattete, zusammengebraut aus ägyptischer Mythologie, Science-Fiction-Themen und früher New Age, gewöhnungsbedürftig. Durch abrupte Veränderung der Lautstärke und kollektive Pauken- und Percussion-Gewitter werden viele seiner improvisierten Stücke aufeinandergeschichtet, auf die Sun Ra dann dunkeltönende Marimba-Klänge setzte. In seiner musikalischen Kühnheit ist das Album durchaus auf Augenhöhe mit Werken damaliger Neurer wie Ornette Coleman, Albert Ayler oder Archie Shepp. Eine Sternstunde des Avantgarde-Jazz. Roland Spiegel und ich grüße die Hörer von Radio Marabu. Radio Marabu präsentiert 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss. Radio Marabu präsentiert 111 Jazzalben, die man gehört haben muss. Ein Buch, das im Emmons Verlag erschien und von Rainer Wittkamp und Roland Spiegel stammt. Heute mit dem Album Astigmatik von Krzysztof Komeda. Komeda ist heute fast mehr als Filmkomponist bekannt, denn als Jazzmusiker, obwohl er zweifellos als Godfather of Polish Jazz gilt. Neben dem Medizinstudium arbeitete er als Arzt und arbeitete gleichzeitig als Jazzmusiker. Er war Teil der Krakauer Underground-Szenerie und gründete bereits 1956 seine erste Gruppe, die schnell im In- und Ausland. Sein Quintett galt als Avantgarde einer eigenständigen europäischen Jazz-Ästhetik. Er nutzte modale Improvisation, machte Ausflüge in den Free Jazz, setzte den Zufall als kompositorisches Mittel ein, zeigte ein mitreißendes Clusterspiel. Komedas Kompositionen standen dazu in der slawischen Tradition, wurden mit spätromantischer Musik verglichen. Seinen Mitspielern ließ er großen Raum zur Entfaltung, was besonders in dem Titelstück deutlich wird. Thomas Stankos Trompetensolo wechselt sich mit dem Saxophon ab, lyrische Gelassenheit gegen berserkerhafte Energie. Ein Meilenstein.